الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من استنى بسنته واتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Das ist der 9. Unterricht inshallah ta'ala von der Zusammenfassung der Erklärung von Al-Aqida al-Wasitiyya von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Letztes Mal hatten wir über Surat al-Ikhlas gesprochen, heute sprechen wir über Ayat al-Kursi. Über den Thron Schemel Vers, inshallah ta'ala. Ich werde ihn, bi'idnillah azza wa jal, rezitieren auf Deutsch in die ungefähre Bedeutung und dann werden wir, inshallah ta'ala, langsam uns mit diesem Vers durcharbeiten, bi'idnillah azza wa jal. Allah tabarak wa ta'ala sagt: Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und auf der und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen kann? Außer mit seiner Erlaubnis. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde, und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Surat al-Baqarah, Vers 255. Warum wurde Ayatul Kursi genannt? Warum wurde der Thronschemel Thronschemel genannt? Barakallahu fikum, weil darin der Thronschemel erwähnt wird. Und der Thronschemel auf Arabisch heißt Kursi. Und sie ist die gewaltigste Aya im Buch Allahs Tabaraka wa Ta'ala, wie uns der Gesandte Allahs sallallahu alayhi wa sallam berichtet. Und er alayhi salatu wa sallam, wie es im Sahih überliefert worden ist von Abi Huraira radiallahu an, sagte alayhi salatu wa sallam: Wer sie nachts liest, so bleibt ein Beschützer von Allah Tabaraka wa Ta'ala bei der Person bis zum Morgen. Also ihn kommt kein Shaitan. Allah schickt ihn, ein Engel, der ihn bewahrt, bis zum Morgen. Naam. Und Ayatul Kursi, Barakallahu fikum, beinhaltet folgende Namen. Allah tabarak wa ta'ala sagt: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. So beginnt der Vers. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, den Hay, den Lebendigen, Al-Qayyum, dem Beständigen. Wir wollen inshallah ta'ala kurz auf die Namen von Allah ta'ala eingehen. Wir hatten letztes Mal über den Namen Allahs ta'ala gesprochen und haben gesagt, Allah ist ein Eigenname von Allah ta'ala, auf den alle Namen zurückkehren von Allah ta'ala. Und es ist der einzige wahre Gott, der vollständig ist in seinem Wesen, in seinen Taten, in seinen Eigenschaften, in seinen Namen. Er alleine hat das Recht, angebetet zu werden, verehrt zu werden, mit Liebe, mit Hochachtung, Respekt und Verehrung und Hochschätzung. Naam. Dann erwähnt Allah tabaraka wa ta'ala den zweiten Namen. In Bezug auf den Namen Allah, so haben einige Ulama gesagt, einige Gelehrte haben gesagt, dass er zu den gewaltigen Namen Allahs tabarak wa ta'ala gehört. Und andere Ulama haben gesagt, auch Al-Hayy und Al-Qayyum sind von den gewaltigen Namen Allahs tabarak wa ta'ala. Yani, wenn man Dua macht, Allah subhanahu wa ta'ala erhört diese Bittgebete und es gibt Überlieferungen, die darauf hinweisen. Was bedeutet der Name Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali und Al-Azim? Das sind vier Namen. Wir fangen an, inshallah, mit dem Namen Al-Hayy. Al-Hayy heißt der Lebendige, der die vollkommene, perfekte oder das vollkommene und perfekte Leben hat. Na? Und das beinhaltet oder das bedeutet, dass dieses Leben immer da gewesen ist, immer da ist und immer so sein wird. Yani, Allah hat immer gelebt, er lebt und er wird ewig leben. Er war nicht davor tot oder ihn gab es davor nicht. Wie uns. Uns gab es nicht, dann hat Allah uns erschaffen und ins Leben gebracht, dann wird er uns sterben lassen und dann wird er uns wieder auferwecken. Allah tabaraka ta'ala sagt über die Kuffar, كيف تكفرون بالله, wie könnt ihr Allah verleugnen? وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo er euch doch, wo ihr tot wart, lebendig erschaffen hat und euch wieder sterben lässt und euch wieder lebendig macht und zu ihm werdet ihr zurückkommen. Surat al-Baqarah. Na'am. So sagen wir, Allah besitzt die Vollkommenheit in Bezug auf sein Wesen, seine Taten und seine Eigenschaften und seinen Namen. Und hier in Bezug auf den Namen Al-Hayy, so sagen wir, er hat das vollständige Leben. Ja, er hat immer gelebt, wird auch immer leben. Sein Leben wird niemals vergehen wie das Leben der Schöpfung. Also wir sterben, dann leben wir im Barzach und dann werden wir auferstehen und dann werden wir entweder in die Hölle oder ins Paradies kommen. Möge Allah uns ins Al-Jannah eintreten lassen, ohne Strafe und Abrechnung. Dann, der zweite Name Al-Qayyum. Das bedeutet, der Beständige, der aus sich selbst Bestehende, subhanallah, und alles andere nur durch ihn bestehen kann. Er ist der ewig Unabhängige, der ewig unabhängig war, unabhängig ist und unabhängig sein wird für alle Ewigkeit und alles wird immer von ihm abhängig sein. Jeder ist, barakallahu fikum, abhängig von Allah, tabaraka wa ta'ala. Denn Allah, tabaraka wa ta'ala, sagt, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. O ihr Menschen, ihr seid die Bedürftigen zu Allah. يعني wir sind alle abhängig von Allah. Er ist الغني الحميد. يعني der ewig Unabhängige, von dem alles abhängt und der Lobenswerte. Und der dritte Name, Al-Ali, heißt der Hohe, der Erhabene. Er ist hoch und erhaben mit seinem Wesen. Er ist über uns, subhanahu wa ta'ala, über seinen Thron. Wie es subhanahu wa ta'ala selber berichtet. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Er ist es, der die Himmel und die Erden erschaffen hat. Daraufhin hat er sich über seinen Thron erhoben. Na'am. Und barakallahu fikum. Er ist erstens über uns mit seinem Wesen, über seinen Thron. Und er ist erhaben und hoch über uns und über alles und vollkommen mit seinem Wesen, seinen Taten, seinen Namen, seinen Eigenschaften und seine Stellung. Er hat weder Mängel noch Unvollkommenheiten, noch Unvollständigkeiten. Aber der Mensch bzw. die Schöpfung hat das. Nein, jeder von uns hat Fehler. Keiner von uns ist perfekt. Der einzige Perfekte und Erhabene und Vollkommene, frei von allen Fehlern und Mängeln, ist Allah tabaraka wa ta'ala. Hier will ich uns inshallah ta'ala was mitgeben, kurz. Wenn du sagst Subhanallah, heißt es, ich preise Allah und erkläre Allah frei von allen Mängeln und Fehlern und Unvollständigkeiten in Bezug auf sein Wesen, seinen Namen, seine Taten und Eigenschaften. Und wenn du sagst Alhamdulillah, das heißt, ich lobe Allah aufgrund seiner Vollständigkeit in Bezug auf seinen Namen, seine Taten, seine Eigenschaften und sein Wesen. Und wer sagt Subhanallah wa bihamdi, hat beides vereint. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith von Bukhari und Muslim von Abi Huraira, dass zwei Worte leicht auf der Zunge, beliebt bei Ar-Rahman, bei Allah, schwer auf der Waage sind. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Dass man sagt, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Also, dass man das viel sagt. Und im Hadith heißt es, wer Subhanallah wa bihamdi 100 Mal sagt, ihm werden alle seine Sünden verziehen. Der Hadith ist auch sahih. Dann der nächste Name, Al-Azim, der Allgewaltige. Der Allgewaltige, der Besitzer von allem, von aller Kraft, von der ganzen Macht, subhanahu wa ta'ala. Er ist erhaben, er ist stolz, er ist hochmütig, subhanahu wa ta'ala, und es gebührt ihm einzig und alleine. Und wer ihm da drin strittig ist, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ihm wird Allah in Jahannam werfen, ins Feuer bringen. Diese fünf Namen haben Eigenschaften mit sich gebracht, die wir auch erklärt haben. Was gibt es noch zu lernen von Surat Al-Ikhlas? Erstens, dass Allah Ta'ala der Einzige ist, der das Recht hat, angebetet zu werden. Wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala, der Perfekte und Vollkommene in seinem Wesen, in seinen Taten, in seinen Eigenschaften, in seinen Namen, und er der Schöpfer von alles ist und alles gehört ihm, dann hat er auch einzig und alleine das Recht, Gesetze zu erlassen und zu verwalten und zu herrschen über seine Schöpfung, wie er will. Und er Subhanahu wa Ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, dass Allah ta'ala sagt, O Sohn Adams, ich habe alles für dich erschaffen und dich für mich, so spiele nicht. Deswegen, barakallahu fikum, sind wir verpflichtet, Allah, unseren vollkommenen Herrn, anzubeten, weil es uns geboten hat und weil wir seine Schöpfung sind. Und dann sagt Allah tabaraka ta'ala, ihn überkommt weder Schlummer. As-Sina, im Arabischen As-Sina, noch Schlaf, An-Nawm. Hier, barakallahu fikum, müssen wir den Schlaf, den Schlummer und die Müdigkeit, die Erschöpftheit von Allah tabaraka wa ta'ala abschreiben und ihm die Vollständigkeit in Bezug seines Lebens und seiner Stärke zuschreiben. Wir müssen sagen, Allah tabaraka ta'ala ist immer da gewesen, wird immer da sein, er war immer der Allerstärkste und ist es, und ihn erschwert es nicht, die Himmel und die Erden zu erschaffen und was in ihnen ist. Er ruhte auch nicht nach dem sechsten Tag, wie barakallahu fikum die Christen sagen. Und übrigens beginnt der erste Tag sozusagen mit dem Ahad. Ahad ist der erste Tag. Und diese Tage, die die Kuffar erwähnen, von Sonntag und Montag, das sind Tage des Schirks. Wie auch Januar, Februar und so weiter. Das sind, wenn ihr die Bedeutung entforscht, dann werdet ihr euch wundern, wie verschirkt diese Tage eigentlich sind. Na'am. Und in einem Hadith heißt es, dass Allah Ta'ala am Ahad, also am sogenannten Sonntag, wir sagen aber Ahad, begonnen hat, die Himmel und die Erde und was dazwischen ist zu erschaffen, und am Jumu'ah fertig war. Deswegen der Tag Jumu'ah, der beste Tag bei Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'am. Wir haben gesagt, wir negieren von Allah Tabaraka wa Ta'ala den Schlaf, den Schlummer, die Müdigkeit, die Erschöpfheit und bestätigen für ihn Tabaraka wa Ta'ala gleichzeitig, dass er die Allmacht von alles hat, er ewig beständig ist, die Kraft für alles und das vollkommene Leben hat, nie gestorben ist und nie sterben wird. Dann auch, dass Allah einzig und alleine der Herrscher ist, der Herrscher über alles, und dass er subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist. Allah sagt, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Na'am. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Subhanallah. Und dann bestätigen wir auch, dass keiner Fürsprache bei Allah tabaraka wa ta'ala einlegen kann, außer mit seiner Erlaubnis. Dies deutet auf die Gewaltigkeit und seine Herrschaft und seine Erhabenheit, subhanahu wa ta'ala, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, subhanallah, wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Na'am. Dann bestätigen wir sein vollkommenes Wissen, subhanahu wa ta'ala, dass er hat in allen Details, was war, was ist und was sein wird. Nicht ein Blatt fällt, barakallahu fikum, außer Allah azza wa jal weiß davon. Allah sagt, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Das heißt, er weiß, was vor ihnen ist. Ya'ni die Gegenwart die Gegenwart und die Zukunft. Allah weiß ganz genau, was gerade jetzt passiert mit jedem Geschöpf, was in den Himmeln und auf den Erden ist und was sein wird. Und gemeint ist, barakallahu fikum, mit und was hinter ihnen liegt, yani das, was schon war. Okay? Das betrifft die Dunya und die Akhira. Na, dann bestätigen wir den Willen Allahs subhanahu wa ta'ala. Wir haben erstmal gesagt, er hat das vollkommene Wissen. Und dann sagen wir bestätigen auch seinen Willen. Indem Allah tabaraka ta'ala sagt, sie umfasst nichts von seinem Wissen, außer was er will. Dies bestätigt, dass Allah einen Willen hat. Und wir bestätigen auch, dass der Mensch einen Willen hat, doch der Mensch, sein Willen unterliegt dem Willen Allahs. Denn Allah tabaraka ta'ala sagt, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ihr könnt nicht wollen, außer Allah, der Herr der Welten will. Na'am. Und dann bestätigen wir, barakallahu fikum, dass Allah Azza wa Jal die Fähigkeit hat, die vollkommene und perfekte, uneingegrenzte Fähigkeit hat, alles zu erschaffen, was er will. Und wir sehen auch von seinen Schöpfungen, die gewaltig und groß sind, wie die Kursi und der Arsch, also der Thronschemel und der Thron. Allah tabaraka ta'ala sagt, wasi'a. وسع كرسيه السماوات والأرض سبحان الله sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Allahu Akbar. Ihr müsst wissen, es gibt einmal den Thronschemel und einmal den Thron, also einmal die Kursi und einmal den Arsch. Darauf werden wir inshallah ta'ala noch eingehen. Dann barakallahu fikum, bestätigen wir das vollkommene Wissen und die vollkommene Fähigkeit und die Bewahrung und die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, der Himmel und der Erde, der Kursi und den Arsch, und dass es ihm nicht schwer ist und dass er nicht unfähig ist, denn Allah tabaraka ta'ala sagt, sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Es ist leicht für ihn. Er ist nicht unfähig, yani. Subhanallah. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt hier, sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Allahu Akbar. Jetzt gehen wir auf die Kursi ein. Es gibt einen Unterschied zwischen der Kursi und Al-Arsch. Al-Arsch ist der Thron. Und der Thron, sagt Abdullah ibn Abbas bei Ibn Abi Shayba in seinem Kitab Al-Arsch überliefert, وابن جرير يعني إمام الطبري in seinem Tafsir erwähnt. طيب und andere überliefern das über أبي ذر رضي الله عنه und so authentisch dass عبد الله بن عباس gesagt hat, der Kursi ist der Ort der zwei Füße von Ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala. Und es gehört zu den gewaltigsten, der Kursi gehört zu den gewaltigsten Geschöpfen. Also erstmal bestätigen wir, dass Allah zwei Füße hat. Na'am? Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Füße. Und Al-Kursi ist der Ort, wo die Füße Allah tabaraka wa ta'ala, ja, na'am, kann man sagen, Mawda', wo man die Füße hat. Wo Allah tabaraka wa ta'ala seine Füße hintut. Das ist die Kursi. Und das ist authentisch. Und wir sagen auch in den allen Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie alle vollkommen sind und nicht der Schöpfung ähneln. Und laysa kamithlihi shay, und nichts ist ihm gleich. Und er ist as-sami' al-basir. Er ist der Allhörende, Allsehende. Walam yakun lahu kufuwan ahad, und keiner ist ihm jemals gleich. Yani keiner war ihm gleich, ist ihm gleich und wird ihm jemals gleich sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, tut mir leid, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, der Hadith ist bei Ibn Abi Shayba in Kitab al-Arsh von und auch bei Ibn Jarir in seinem Tafsir und andere überliefern das von Abi Dhar. Nein, der Hadith, dass die Kursi der Ort von den zwei Beinen von zwei Füßen von Allah ta'ala sind von Abdullah ibn Abbas überliefert, ist richtig und ist auch authentisch. Der Hadith, der jetzt kommt vom Gesandten Allahs, der ist bei Ibn Abi Shayba in seinem Kitab al-Arsh und bei al-Tabari von Abi Dharr radiallahu anhu überliefert und ist authentisch. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam sagt sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, Massamawatu al-Sabr wal-Ardun al-Sabr binisbati ila al-Kursi. Er sagt, die sieben Himmel, es gibt sieben Himmel, ne? Und die Erden, die sieben Erden, in Bezug auf Al-Kursi, ist wie ein Ring, den du schmeißt in eine große Wüste oder in eine große Erde. Dieser Begriff heißt auch Wüste, in eine große Wüste. Und wahrlich, der Vorzug des Thrones über Al-Kursi, Thronschemel, ist wie der Vorzug der großen Wüste oder der Wüste in Bezug auf die Halqa, yani den Ring. طيب. Zusammenfassend von der Bedeutung vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Die sieben Himmel und die Erden im Vergleich zu der Kursi ist wie ein Ring. Dieser Ring sind die sieben Himmel und die sieben Erden. Und die große Wüste ist der Kursi. Das ist der Vergleich. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, von hier, dieser Himmel, von Dunya bis zum nächsten Himmel, es ist eine Reise von 500 Jahren. Und jeder Himmel hat eine Dicke von 500 Jahren. Und vom nächsten Himmel zum nächsten sind wieder 500 Jahre. Und vom nächsten zum nächsten bis zum siebten hoch sind 500 Jahre. Diese alle sieben Himmel, und es gibt auch sieben Erden, sind wie ein Ring und der Thronschemel ist diese große Wüste. Wenn du diesen Ring reinschmeißt und das vergleichst mit der großen Wüste, gewaltig. Und dann sagt er, und der Vorzug des Thrones über der Kursi ist genauso dasselbe. Alle sieben Himmel und Erden und der Thronschemel sind dieser Ring jetzt und vergesst nicht ihre Gewaltigkeit und der Arsch, der Thron Allahs, ist die Wüste. Das ist der Vergleich. Wieder, der Ring sind die sieben Himmel und sieben Erden und der Thronschemel. Und der Thron, Al-Arsch, ist die große Wüste. Allahu Akbar, Allahu Akbar. In einem Athar heißt es, und keiner kennt die Gewaltigkeit und die Größe, Barakallahu Fikum, vom Thron aus Allah. Und Allah ist größer als das. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, denkt nicht über Allah nach. Ihr könnt ihn nicht umfassen, ja, nicht komplett. Aber wir denken über seine Namen und seine Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala, nach. Und dieser Hadith und diese Ayats deuten auf den Kursi und auf den Thron, subhanallah, wie gewaltig ist die Schöpfung Allah, subhanahu wa ta'ala, die Macht Allahs, das Wissen Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und Abdullah ibn Abbas sagt, Al-Kursi mawdi' al-Qadamain. Al-Qadamain. Die Kursi, der Thronschemel, ist der Ort der beiden Füße von Allah Ta'ala. Das überliefert Abdullah ibn Abbas. Und das ist bei Ibn Abi Shayba in Kitab al-Arsh überliefert und bei Al-Hakim. Und er sagte, dies ist auf den Bedingungen von den zwei, also Imam al-Bukhari und Imam Muslim, aber sie beide überliefern ihn nicht. Und Imam al-Dhahabi, rahimahullah, erklärt diesen Hadith ebenfalls für authentisch. Also er stimmt ihnen in diesem Hukum bei. Was noch zu wissen ist, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über den Thron erhoben hat. Mit Ijma'. Denn Allah tabaraka wa ta'ala sagt zum Beispiel, هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. Es ist der Himmel und die Erden, was dazwischen ist, in sechs Tagen erschuf, und daraufhin hat er sich über den Thron erhoben. Schaut mal, barakallahu fikum, nur ein kurzer Hinweis. Die Kuffar sagen, die Himmel und die Erde, das was ihnen bekannt ist, hat Milliarden, Billionen von Jahren oder weiß ich nicht wie lange gebraucht, bis es erschaffen worden ist, also bis es existiert, wie es jetzt existiert. Liebe Geschwister, Allah hat die Himmel und die Erden, die sieben Himmel und die sieben Erden und was dazwischen ist, in 6 Tagen erschaffen. Und er wurde nicht müde, noch erschöpft, wie die Christen sagen. Wie Allah ta'ala selber sagt. Merkt euch das, insha'Allah ta'ala. Dann sagen wir, Allah hat sich über den Thron erhoben, wie er subhanahu wa ta'ala das uns berichtet hat und wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es uns berichtet hat vom Koran und der Sunna. Authentisch. Hier ist eine Regel und damit beenden wir insha'Allah ta'ala den Unterricht. Einer kam zu Imam Malik und sagte ihm, Allah hat sich über den Thron erhoben. Wie hat er sich über den Thron erhoben? Es wurde überliefert, dass Imam Malik lange nachgedacht hat und lange geschwitzt hat und gesagt hat, Al-Istiwa'u ma'lum. Al-Istiwa'u ma'lum. Der Istiwa ist bekannt, also in der arabischen Sprache. Wal-Kayfu majhul. Die Art und Weise, wie sich Allah erhoben hat, ist unbekannt. Aber er hat sich erhoben, wie es ihm subhanahu wa ta'ala einzig und alleine gebührt, auf seine ehrenhafte Art und Weise, Azza wa Jal. Was-su'alu anhu bid'a. Das Fragen danach ist eine Bid'a, eine Erneuerung. Yani weder der Gefährte, weder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam noch seine Gefährten haben diese Frage gestellt und deswegen braucht auch kein weiterer diese Frage stellen. Wal-imanu bihi wajib. Und der Iman daran ist Pflicht. Und so gehen wir mit allen Eigenschaften Allahs tabaraka ta'ala um. Und genau derselbe Satz, Al-Istiwa'u ma'lum, wal-kayfu majhul, was-su'alu anhu bid'a, wal-imanu bihi wajib, wurde von unserer Mutter Ummul Mu'minin, Salama radiyallahu anha, überliefert. Und genau so sagen wir das über die Füße Allahs, über die Hände Allahs, über die Augen Allahs, über die Finger Allahs, über das Gehör Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und alles, was über Allah tabaraka ta'ala in Bezug auf seine Eigenschaften uns überliefert worden ist. Seine Namen und Eigenschaften sind vollkommen und perfekt. Seine Namen und seine Eigenschaften sind vollkommen und perfekt. Und ich möchte inshallah noch als Schluss etwas hinzufügen, bevor ich es vergesse. Allah erwähnt Eigenschaften, die ihn betreffen und er betitelt auch seine Schöpfung damit. Zum Beispiel, Allah sagt, er umfasst alles mit seinem Wissen und er ist der Allwissende. Aber er betitelt auch einige von seiner Schöpfung mit der Eigenschaft des Wissens. Wie ist das wie kann man das zusammenbringen? Also, Allah tabaraka ta'ala, sein Wissen ist vollkommen perfekt. Das jetzt als Beispiel. Und das Wissen des Menschen ist begrenzt und unvollkommen. Allah Azza wa Jal ist Ar-Rahman und hat Rahma. Also Allah ist Ar-Rahman und er besitzt die Eigenschaft der Rahma. Dies ist vollkommen perfekt, gleich nicht der Schöpfung. Aber die Schöpfung hat ebenfalls Rahma. Aber seine Rahma ist nicht wie die Rahma, also seine Barmherzigkeit ist nicht wie die Barmherzigkeit Allahs, sondern ist unvollkommen. Deswegen sagen wir, sie sind gleich in den Namen, aber unterschiedlich in der Wirklichkeit. Tayyib, Allahs alle seine Namen und Eigenschaften und Taten und sein Wesen ist vollkommen perfekt, ohne Mängel, ohne Fehler, ohne Unvollständigkeit. Denn Allah tabaraka ta'ala ist der Perfekte und keiner ist perfekt außer Allah. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum, verbreitet Durus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam.